Dies sind unsere aktuellen Themen. Dorferneuerungsprogramm veröffentlicht, Weiterentwicklung des Leitbildes und Landesbergen empfängt Drakenburg. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer hat gestern bekannt gegeben, dass 19 neue Dorfregionen in das erfolgreiche Dorfentwicklungsprogramm des Landes aufgenommen werden. Die grünen Landtagsabgeordneten Helge Limburg und Graunt Hendrik Tonne freuen sich vor allem über die Aufnahme der Gemeinden Rehburg, Loccum und Hemsen in das Förderprogramm. Diese umfassende Förderung ist nur möglich, da die rot-grüne Landesregierung für die Entwicklung des ländlichen Raumes mit 116 Millionen Euro einen vorher nie dagewesenen Finanzrahmen für die Dorfentwicklung zur Verfügung gestellt hat. Damit werden die Anstrengungen vor Ort endlich honoriert und es können eine Vielzahl von nachhaltigen Projekten gefördert werden, so die beiden Abgeordneten. Zuletzt beschäftigte sich der Wirtschafts- und Marketingausschuss der Stadt Nienburg ausführlich mit der Weiterentwicklung des Leitbildes. Neben der Politik waren unter anderem auch Vertreter öffentlicher Belange und Institutionen beteiligt worden. Ausschussvorsitzender Heiner Werner hofft mit ersten Maßnahmerealisierungen im kommenden Jahr. Es geht erstmal jetzt in 14 Tagen in den Wirtschafts- und Marketingausschuss. Dort wird sozusagen das als Beschlussempfehlung kommen, das und noch mit Anmerkungen aus den Gruppen und Fraktionen. Dann wird es eine Auslegung geben, da kann die Bürger auch nochmal sagen, jawohl, das ist richtig, aber das muss nochmal gemacht werden. Dann geht es nochmal in den Wirtschafts- und Marketingausschuss, dann geht es weiter in den VA und im Juni in den Rat und dann haben wir eine Grundlage. Aber das Wichtige ist, dann müssen Maßnahmen priorisiert umgesetzt werden. In 2017 müssen die ersten Maßnahmen kommen, sonst sagen die Leute, warum habe ich jetzt hier mitgearbeitet, wenn nichts passiert. Die Feuerwehr Nienburg ist am Samstagabend zu einem Einsatz in den Goetheplatz in Nienburg gerufen worden. Eine Person hatte ein technisches Problem mit einem Elektrorollstuhl. Da sich zeitgleich an der Bundesstraße 6 ein Vorfall ereignete, übernahm der Stadtbrandmeister erfolgreich diesen Einsatz. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden in der Fußballbezirksliga 4 Nachholspiele ausgetragen. Um 19 Uhr empfängt der Landesberger SV den TuS Drakenburg zum Kreisderby. Das Hinspiel konnte der frisch aufgestiegene LSV mit 4:2 für sich entscheiden. Die Drakenburger um Trainer Wolfgang Axmann brauchen dringend weitere Punkte für den Klassenerhalt. Axmann trifft zudem auf seinen Ex-Verein. In Landesbergen zu spielen ist für mich immer so ein bisschen was Besonderes. Jetzt bin ich in Drakenburg und jetzt gebe ich alles für Drakenburg. Ich sage einmal, Pflicht ist zumindest einzuholen, wir denn 3 werden. Wäre es umso schöner. Abstiegskrimi in Maglohe. Der SC empfängt die punktgleiche SG Diepholz. Außerdem trifft Heiligenfelde auf Twistringen. Anstoß dieser 2 Partien ist um 19.30 Uhr. Das letzte Spiel beginnt dann um 20 Uhr. Hier trifft Reden auf die SG Hoya. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.